Erster am 24. Tag des Monats versammelten sich die Israeliten. Sie fasteten und trugen einfache Kleidung. Sie streuten Erde auf ihre Köpfe. Zweiter, die Kinder Israels trennten sich von Fremden. Sie bekannten ihre Sünden. Auch die Sünden ihrer Väter bekannten sie. Dritter, sie standen auf. Man las 4 Stunden aus Gottes Gesetzbuch vor. 4 weitere Stunden bekannten sie Sünden. Sie beteten zu Gott und warfen sich nieder. Vierter, auf einer hohen Plattform standen Leviten. Es waren Jesua, Bani, Kadmiel, Sebania, Buni, Serepja, Bani und Chenani. Sie riefen laut zu Gott. Fünfter, die Leviten Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serepja, Hodia, Sebania, Petaja sprachen, preist Gott, euren Herrn, für immer und ewig. Sein Name ist groß und wunderbar. Man soll ihn loben. Sechster, Esra sprach, du allein bist Gott. Du hast den Himmel gemacht. Du hast die Erde gemacht und alles darauf. Du hast das Meer gemacht und alles darin. Du gibst allem Leben. Die Sterne am Himmel beugen sich vor dir. Siebter, du bist Gott, Herr. Du hast Abraham ausgewählt. Du hast ihn aus Ur in Chaldäa geführt. Du gabst ihm den Namen Abraham. Achter, du sahst, dass er dir treu war. Du versprachst ihm das Land. Es war das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Jebusiter und Girgasiter. Du wolltest es seinen Kindern geben. Du hast dein Versprechen gehalten. Du bist gerecht. Neunter, du sahst die Not unserer Väter in Ägypten. Du hörtest ihr Schreien am Schilfmeer. Zehnter, du tatest Wunder und Zeichen am Pharao. Auch an seinen Dienern und seinem Volk. Sie waren schlecht zu ihnen. So wurdest du sehr bekannt. Das ist bis heute so. Elfter, du teiltest das Meer vor ihnen. Sie gingen trocken durch das Meer. Ihre Feinde warfst du ins Meer. Sie sanken wie Steine im Wasser. Zwölfter, am Tag führtest du sie mit einer Wolke. In der Nacht war eine Feuersäule. Sie zeigte ihnen den Weg. Dreizehnter, du kamst auf den Berg Sinai. Du sprachst vom Himmel mit ihnen. Du gabst ihnen gute Regeln und Gesetze. 14. Du sagtest ihnen vom heiligen Sabbat. Du gabst ihnen Gesetze durch Mose, deinen Diener. 15. Du gabst ihnen Brot vom Himmel, als sie hungrig waren. Du gabst ihnen Wasser aus einem Felsen, als sie Durst hatten. Du sagtest ihnen, sie sollen das Land nehmen. Du hattest es ihnen versprochen. 16. Aber unsere Väter waren stolz und stur. Sie hörten nicht auf deine Gebote. 17. Sie wollten nicht gehorchen. Sie vergaßen deine Wunder. Sie waren stur. Sie wählten einen Anführer. Sie wollten zurück nach Ägypten als Sklaven. Aber du bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig. Du bist geduldig und voller Liebe. Du hast sie nicht verlassen. 18. Sie machten sich ein goldenes Kalb. Sie sagten, das ist unser Gott. Er hat uns aus Ägypten geführt. Sie sagten schlimme Dinge. 19. Du hast sie in der Wüste nicht verlassen. Du warst sehr barmherzig. Die Wolkensäule war am Tag bei ihnen. Sie zeigte ihnen den Weg. Die Feuersäule war in der Nacht bei ihnen. Sie leuchtete ihnen den Weg. 20. Du gabst ihnen deinen guten Geist. Er sollte sie lehren. Du gabst ihnen Manna zu essen. Du gabst ihnen Wasser, wenn sie Durst hatten. 21. Du hast sie 40 Jahre in der Wüste versorgt. Es fehlte ihnen nichts. Ihre Kleider wurden nicht alt. Ihre Füße schwollen nicht an. 22. Du gabst ihnen Länder und Völker. Du teiltest das Land auf. Sie nahmen das Land von Sihon. Auch das Land von König Og nahmen sie. 23. Du machtest ihre Kinder sehr viele. Sie waren wie die Sterne am Himmel. Du brachtest sie in das Land. Sie sollten es besitzen. Das hattest du ihren Vätern versprochen. 24. Die Kinder kamen ins Land. Sie nahmen es in Besitz. Du gabst ihnen die Kanaaniter. Auch deren Könige gabst du ihnen. Sie konnten mit ihnen tun, was sie wollten. 25. Sie nahmen starke Städte ein. Sie nahmen fruchtbares Land. Sie nahmen Häuser voller guter Dinge. Sie fanden Brunnen, Weinberge und viele Obstbäume. Sie aßen und wurden satt. Sie genossen deine große Güte. 26. Aber sie waren ungehorsam. Sie lehnten sich gegen dich auf. Sie vergaßen dein Gesetz. Sie töteten deine Propheten. Die Propheten wollten sie zu dir führen. Sie sagten schlimme Dinge. 27. Du gabst sie ihren Feinden. Die Feinde quälten sie sehr. Wenn sie in Not waren, riefen sie zu dir. Du hörtest sie vom Himmel. Du warst barmherzig. Du gabst ihnen Retter. Die Retter befreiten sie von den Feinden. 28. Wenn sie Ruhe hatten, taten sie wieder Böses. Du gabst sie wieder ihren Feinden. Die Feinde herrschten über sie. Sie riefen wieder zu dir. Du hörtest sie vom Himmel. Du warst barmherzig. Du rettetest sie oft. 29. Du warntest sie. Du wolltest sie zu deinem Gesetz führen. Aber sie waren stolz. Sie hörten nicht auf deine Gebote. Sie sündigten gegen deine Regeln. Wer sie befolgt, lebt gut. Sie kehrten dir den Rücken zu. Sie waren stur und gehorchten nicht. 30. Du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen. Du warntest sie durch deine Propheten. Aber sie hörten nicht. Dann gabst du sie fremden Völkern. 31. Aber du warst sehr barmherzig. Du hast sie nicht ganz vernichtet. Du hast sie nicht verlassen. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. 32. Unser Gott, du bist groß und stark. Du hältst deine Versprechen. Sieh unsere große Not an. Unsere Könige, Priester und unser Volk leiden. Das ist so seit den Königen von Assyrien bis heute. 33. Du bist gerecht in allem, was uns geschah. Du warst treu. Wir aber haben gesündigt. 34. Unsere Könige, Priester und Väter hielten dein Gesetz nicht. Sie hörten nicht auf deine Gebote. Sie hörten nicht auf deine Warnungen. 35. Sie lebten in ihrem Land. Du gabst ihnen viel Gutes. Das Land war groß und fruchtbar. Aber sie dienten dir nicht. Sie hörten nicht auf mit ihren schlechten Taten. 36. Wir sind jetzt Sklaven. Du gabst das Land unseren Vätern. Sie sollten die Früchte genießen. Aber jetzt sind wir Sklaven in diesem Land. 37. Das Land gibt seinen Ertrag den Königen. Du hast sie wegen unserer Sünden über uns gesetzt. Sie bestimmen über uns und unser Vieh. Sie tun, was sie wollen. Wir sind in großer Not.